Und ihr wärmt die Welt, doch sie steckt sie an. Es verbrannte das Feld, es verbrannte der Mann. Doch ihr seid mehr schwach, tötet jetzt euren Tod und gewährt ein Leben, das frei ist von Not.